Musik hat in den hinduistischen Tempeln und auch weiteren Lebensbereichen der Inder große Bedeutung. Ein ganzes Potpourri indischer Musik, von der traditionellen Form Volksmusik bis zu zeitgenössischen Stilrichtungen, finden wir auf einer indischen Hochzeit. Anders als in unserer westlichen, meist christlichen Kultur sind indische Hochzeiten bis heute weitaus mehr ritualisiert. Mehr als 60% aller Inder, die den Bund fürs Leben schließen, sind mit der arrangierten Heirat einverstanden, im Gegensatz zu der noch sehr geringen, meist in den städtischen Gebieten anzutreffenden Liebesheirat. Dieses bedeutsame Ereignis für Braut und Bräutigam und ihre Familien erstreckt sich in der hinduistischen Form über ganze 4 bis 5 Tage. In der Regel beginnen die Planungen mit dem Engagement eines Hochzeitsplaners im Dezember oder Januar. Die Befragung eines Astrologen für den günstigsten Hochzeitstermin darf dabei nicht fehlen. Die Musik hat in einem indischen Hochzeitsfest auch eine etwas andere Funktion. Sie nimmt als Sprache des Herzens den Platz ein, das nicht Aussprechbare auszudrücken oder der Vielfalt der Emotionen, die ein solches Hochzeitsereignis hervorbringt. Freude, Vergnügen und auch Schmerz. Musik quasi als Rettungsanker des Nicht-Kommunizierbaren. Ein Abend widmet sich besonders dem Gesang, die Sangit-Zeremonie. Die darauffolgende Mehndi-Zeremonie segnet das Brautpaar und bittet für beide um Wohlstand. Und verschiedene Hochzeitslieder werden von einer Musikkapelle gespielt. Auch DJs unterhalten die Gäste mit der Möglichkeit zum ausgelassenen Tanz. Die abschließende Vidai-Zeremonie mit dafür eigenen Liedern beschreibt die Trennung der Braut von ihrer Familie. Gleichzeitig soll ein Arrangement von Musik durch die Familie des Bräutigams die Angetraute im neuen Heim ihres Gatten willkommen heißen. Die Rituale einer indischen Hochzeit unterscheiden sich nach den jeweiligen Regionen Indiens. Neben der hinduistischen Zeremonie haben sich im Punjab, dem Grenzgebiet zwischen Nordindiens und Pakistan, und im südindischen Bundesstaat Tamil Nadu besondere Bräuche entwickelt. In einer tamilischen Hochzeit nehmen in der Morgendämmerung des Hochzeitstages die Braut und der Bräutigam eine rituelle Waschung vor. Das heilige Bad Mangala Snanam und die heilige Musik Mangala Isai sind wesentlicher Bestandteil dieses bedeutenden Tages. Die CD Mangala Isai wurde 2007 von dem Nataswaram-Spieler Kalyana Sundaram veröffentlicht. Neben Tirgadacha-Kompositionen finden wir darauf einen Tilana. Es ist eine Kompositionsform, die wir auch im südindischen Tanz Bharatanatyam antreffen. In einer reinen Tanzform werden mit dem Tilana zu unterschiedlichen Rhythmen eine Vielzahl von Bewegungen mit höchster geometrischer Präzision in der Fußarbeit und in Handbewegungen präsentiert. Bye. antiken Indien und weiten Regionen Südasiens traf man die Natasvaram-Spieler in den Hindu-Tempeln an. Man machte dafür sogar die Ausnahme, Musikern aus niederen Kasten den Zugang zu den heiligen Stätten zu gewähren. Heute nimmt die Zahl der Festanstellungen von Berufsmusikern in den indischen Tempeln aus Kostengründen ab. Um die Zukunft dieses besonderen Instrumentes, das Glückseligkeit verspricht, Mangala Vadya, brauchen wir uns aber nicht wirklich bangen. Denn gerade der musikalische Nachwuchs findet über die Musik auf dem Natasvaram Zugang zur indischen Klassik und Ragas. Jedes Jahr werden am 15. August für das Arunagiri Natar Festival in Tiruvannamalai 100 Natasvaram und Tavil-Spieler eingeladen. Besonders in den kleineren Dörfern findet man noch talentierte, gut ausgebildete Musiker im Gurukulam-System, dem traditionellen Musikstudium in einer engen Lehrer-Schüler-Beziehung. Eine Vielzahl von Neuveröffentlichungen auf CDs, Auftritte im indischen Fernsehen oder Konzerte, wie mit dem anfangs gehörten Natasvaram-Maestro Sri T.N. Rajaratnam Pillai am 31. Dezember 1953 zur Madras Music Conference oder am 15. Dezember 2009 mit Mambalam MKS Siva als Auftakt der 83. Konferenz der Music Academy Madras machen deutlich, dass man sich in Indien der Geschichte und Herkunft des Natasvarams in den letzten Jahrzehnten durchgängig bewusst war und ist. Mambalam MKS Shiva beschließt auch unsere Sendung mit dem Abend Raga Desh. Seine Spielzeit im Zeitzyklus der Ragas ist von 20 bis 22 Uhr. Auch diese Aufnahme findet sich auf der CD Golden Melodies of Natasvaram.